Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hallo Tante Lisa, hier spricht Katharina. Du weißt ja, Oma hat morgen Geburtstag. Wir treffen uns alle um 3 Uhr bei uns und gehen zusammen hin. Onkel Heiner kommt auch. Also, dann bis morgen Nachmittag um 3. Tschüss! Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo Tante Lisa, hier spricht Katharina. Du weißt ja, Oma hat morgen Geburtstag. Wir treffen uns alle um 3 Uhr bei uns und gehen zusammen hin. Onkel Heiner kommt auch. Also, dann bis morgen Nachmittag um 3. Tschüss!